Ich möchte eigentlich heute nicht nur über die Sicherheit von Israel reden, sondern über die Nationalsicherheit. Also etwas viel Breiteres als nur Militär und Politik und Wirtschaft. Ich will eine sehr weite Perspektive zeigen, auch historische Perspektive. Ich will sprechen über den großen Erfolg von Israel und die großen Probleme von Israel und Misserfolge, die Israel hatte. Und ich will die Realität von heute verstehen durch dieses große Bild. Das heißt nicht nur, was ist jetzt passiert vor 2 Wochen oder vor 2 Monaten, was erwarten wir in 2 Jahren, sondern was haben wir erreicht in den letzten 140 Jahren. Das ist noch eine lange Zeit, bevor der Staat von Israel existiert hat, wenn die Juden als Kollektiv, als zionistischen Kollektiv nach Israel gekommen sind. Und ich möchte anfangen mit etwas, das heute vielleicht selbstverständlich ist, aber war nicht selbstverständlich, und das ist vielleicht der größte Erfolg von Israel. Ideologisch ist es für uns sehr bequem zu sagen, es gab immer ein jüdisches Volk und es gibt jetzt ein jüdisches Volk und alles ist in Ordnung. Die Juden leben in ihrer Heimat, in ihrer historischen Heimat und alles ist in Ordnung. Aber wenn Menschen 2000 Jahre nicht in ihrer Heimat leben, dann passiert etwas. Dann ist man nicht mehr ein funktionierendes Volk. Da kann man vielleicht ideologisch sagen, und so hat man mir in der Schule erzählt. Wir sind alle Juden, es gibt kein Problem. Erst einmal war König David, dann ist gekommen David Ben-Gurion und zwischen denen beiden gab es 2000 Jahre, aber alles ist in Ordnung, wir sind hier zurückgekommen. Wir sind nur zum Parkplatz gegangen, um zu sehen, dass das Auto in Ordnung ist. Wir sind wieder zurück und alles ist in Ordnung. Und ideologisch war es wichtig. Und es war wichtig, weil Menschen das geglaubt haben, nicht auf der operativischen Ebene, nicht zu sagen, es gibt kein Problem, sondern wir wissen, wohin wir gehen wollen. Aber die Frage war, wird das funktionieren? Und derselbe Ben-Gurion, der uns erzählt hat, dass alles in Ordnung ist, hat selbst gesagt, aber auch öffentlich, nicht nur zu sich selbst, sondern auch öffentlich gesagt, wir sind noch kein Volk. Wir sind im Moment ein menschlicher Staub. Ich hätte vielleicht diesen Terminus nicht benutzt, aber Ben-Gurion hat ihn benutzt. Wir sind noch kein Volk. Die Frage, ob wir ein Volk wären, ist eine offene Frage. Und dazu brauchen wir den Staat von Israel. Und jetzt müssen wir alles andere wegschieben. Das ist unser großer Wurf. Wir müssen wieder ein funktionales Volk werden. Und das Problem war, dass die Juden in der ganzen Welt vielleicht dasselbe Beterbuch gelesen haben, aber sie haben nicht viel verstanden, was sie dort lesen. Aber zum Beispiel, sie haben das auf Hebräisch gesagt, aber konnten kein Hebräisch, also haben sie das phonetisch gelernt. Ich kann Ihnen erzählen über meinen Vater, er hat gebetet in Hebräisch, aber hat keine Ahnung gehabt, was er dort sagt. Und er hat mir immer erklärt, Hebräisch ist meine Grabsteinsprache. Ja? Eines Tages werde ich irgendetwas mit Hebräisch haben. Meine Mutter hat in Israel gelebt, 60 Jahre, hat keine 60 Worte in Hebräisch gelernt. Also es gab große Probleme. Nur um eine interessante Tatsache hier zu bringen. Heute sprechen ungefähr 8-mal so viel Araber Hebräisch, wie Juden Hebräisch gesprochen haben 1948. Also das war etwas, das man von neu erzeugen musste. Normalerweise, wenn man einen Staat hat, leben Menschen in einem bestimmten Platz, sie haben dieselbe Erfahrung, sie haben eine ähnliche Geschichte, sie haben eine Sprache und dann kann man sagen, jetzt ist es ein Staat, jetzt nennt sich das Italien oder jetzt nennt sich das Deutschland. Aber Menschen, die dort gelebt haben, haben irgendetwas mit zusammen gehabt. In Israel hatten sie nur das Gedächtnis von tausende Jahre zurück und eigentlich sehr wenig anderes. Weil das war nicht eine Funktion von der jüdischen Religion, sondern von dem jüdischen Volk. Die, die den Staat von Israel gebaut haben, waren nicht religiöse Juden. Die große Mehrheit von denen waren säkular. Sie haben zwar die Bibel sehr geschätzt und gelesen und so weiter, aber sie waren sehr säkular. Sie sind gekommen von vielleicht religiösen Familien, aber sie selbst waren säkular. Also ist das nicht ein Judenstaat in diesem Sinne, dass man dieselbe Religion hat. Ich habe eigentlich keine Religion. Das heißt, von der religiösen Seite gesehen, weiß ich überhaupt nicht, ob ich ein Jude bin. Aber von der nationalen Seite gesehen, bin ich erst einmal auf der kollektiven Ebene ein Jude. Und das ist für mich enorm wichtig. Und für die große Mehrheit von denen, die den Staat gebaut haben, war das Volk viel wichtiger als die Religion. Aber die Juden, die in der Welt gelebt haben, hatten relativ wenig zu tun miteinander. Vielleicht in Europa, Teile von Europa, ja. Aber zwischen die Juden in Europa und die Juden in den arabischen Staaten oder im islamischen Bereich gab es praktisch keinen Kontakt. Und wie Israel erzeugt war, sind nach Israel Juden gekommen von der ganzen Welt. Und wieder die große Mehrheit ist nicht gekommen, weil sie ideologisch überzeugt war, dass das wichtig ist und sie waren Zionisten und sie wollten in Israel leben. Eigentlich konnten sie nicht woanders leben und sie wollten nach Amerika. Und Amerika war geschlossen seit 1924, da sind sie nach Israel gekommen. Wie man gefragt hat, Juden in den 30er Jahren, kommen sie aus Überzeugung? Die Antwort war, nein, aus Deutschland. Das heißt, viele sind gekommen und ich glaube, die Mehrheit der Israelis, Millionen, die nach Israel gekommen sind, haben sie überhaupt nicht die Absicht gehabt, nach Israel zu kommen. Sie sind nach Israel gekommen, weil in einem bestimmten Punkt war das einzige Land, der für sie offen war. Und die Frage war, sie kommen nach Israel, sie kriegen einen israelischen Passport und alles andere und dann können sie doch Israel verlassen. Die Frage war, wenn man nach Israel kommt, trotz man nicht will, und dann kann man ja nach Amerika, geht man nach Amerika. Geht man zurück nach Europa, wenn die Lage in Europa besser ist? Geht man nach Australien, geht man woanders? Und die wichtigste Frage war, kann man ein funktionierendes Volk erzeugen in diesem Sinne, dass man hat eine Solidarität? Man fühlt sich als ein Volk und man ist bereit, für diesen Volk irgendetwas zu machen. Jetzt bis zu den 80er Jahren war das eine offene Frage. Weil mit vielen anderen das gelungen war, war noch die eine Frage, werden orientalische Juden und westliche Juden gut zusammenleben und sich als Kollektiv fühlen. Und die Wahlen, die wir hatten vor 40 Jahren, 1981, waren Wahlen, wo Israelis gesagt haben, das war überspitzt, aber das hatte einen Kern von Wahrheit in sich, haben gesagt, eigentlich sind wir in einem Bürgerkrieg. Zwischen, wieder überspitzt, aber das hatte einen Kern von Wahrheit, zwischen orientalische Juden und europäische oder westliche Juden in Israel. Und es ist nur in den letzten 40 Jahren, wo sich das in Israel wunderbar gelöst hat, und es hat sich gelöst durch Mischehen. Und hier muss man erklären, wozu Israel ein Militär hat. Also was wir alle anderen erzählen, ist, wir sind unter Bedrohung und wir brauchen ein großes und starkes Militär, damit wir unsere Feinde abschrecken und wenn Krieg kommt, siegen. Aber eigentlich hat das israelische Militär viel mehr auf einer anderen soziologischen Ebene einen sehr wichtigen Ruf. Wenn man 18-Jährige nimmt, Männer und Frauen, in einer Zeit, wo die Hormone sehr aktiv sind und man bringt sie zusammen in einen Platz, dann passiert etwas. Wenn ich mir überlege, was mein Dienst im Militär war, mein Erfolg war nicht gegen den arabischen Feinde. Ich hatte Erfolg auf andere Ebenen, ich freue mich bis heute noch. Ich diene noch heute im Militär, aber jetzt klappt es schon nicht mehr. Es ist schon weniger attraktiv, stelle ich mir vor. Aber das israelische Militär hat sehr viel damit zu tun, dass wir eine unglaubliche Ebene haben von Mischehen. Es gibt in Israel heute keine Familie, also ich meine nicht die kleine Familie, wenn man die Familie ein bisschen breiter sieht, die nicht praktisch Menschen von der ganzen Welt in sich haben. Und das Schöne und das Wichtige ist, dass die Kinder schon nicht mehr wissen, ob sie sind orientalisch oder sie sind okzidentalisch, ob sie sind das oder das andere, das interessiert sich schon an Schmarrn an. Die Politiker versuchen damit zu spielen, das hat man auch jetzt in diesen Wahlen gemacht und das funktioniert nicht. Man versucht Parteien zu haben, die sagen, oh, ihr seid orientalische Juden, dann stimmt für eine orientalische Partei und das funktioniert nicht. Wunderbar, die Menschen, die sich sagen, ich werde jetzt wichtig sein in der Politik, weil ich komme aus, weiß ich, Marokko oder aus Irak und ich werde alle Marokkaner sagen, sie müssen für mich wählen, funktioniert nicht. Und das ist eigentlich der größte Erfolg von Israel, dass man heute eine Solidarität hat, dass man heute zusammenarbeitet, wie man sich das nie hoffen kann. Konnte. Jetzt, wenn man nach Israel kommt, ist das schwer zu sehen, weil die Israelis haben erst einmal keine Geduld, zweitens sind sie sehr aggressiv und sie fluchen die ganze Zeit, hauptsächlich wenn sie chauffieren, das ist wunderbar. Ja? Wenn ich in Israel chauffiere, da weiß ich so viel über die Mutter von der neben mir ist und ich kann über sie Sachen sagen, die wunderbar sind. Ja? Und das Ganze ist sehr aggressiv und das ist wunderbar. So heiratet man. Man sagt sich eigentlich untereinander vor der Heirat genau, was man sowieso nach der Heirat sagt. Und das funktioniert wunderbar und das ist nicht höflich und das ist nicht nett. Aber das ist sehr reell, das ist das wirkliche Leben. Das hat mit, man spielt sich nicht mit nett zu sein. Das haben viele in Israel nicht gern. In 2 Jahren in Washington als Professor in Georgetown Universität hatte ich eine sehr schwere Zeit. Jedes Mal, wo ich etwas wollte von der Universität und ich habe das gebeten, hat man mir gesagt, how can we help you? Wie können wir ihr helfen? Und da wusste ich nicht, was zu tun. Ich bin so gewöhnt, dass man mir sagt, das ist doch idiotisch, das wird doch nicht funktionieren. Du bist ein Idiot, du versuchst etwas Krummes zu tun, dann fühle ich mich zu Hause. Ne? Dort, Menschen waren so nett, ich konnte das schon nicht mehr aushalten, bin ich zurück nach Israel gezogen, wo ich aggressiv sein kann und das macht mir Spaß und ich bin mehr aggressiv in die andere, das macht mir mehr Spaß, aber die Solidarität von der großen Mehrheit der Juden, das ist nicht eine Solidarität, die auch die Araber mitbringt, weil sie nicht rein wollen und nicht die Ultraorthodoxen reinbringt, weil wir sie nicht drin wollen. Aber wenn wir die Israelis nehmen, die große Mehrheit, die den Staat bauen, die verantwortlich sind für den Erfolg vom Staat von Israel, dann ist diese Solidarität sehr stark. Und heute kann ich schon sagen, das hätte ich vor 40 Jahren nicht gesagt, wir haben ein funktionierendes Volk mit alle Probleme, mit alle Schwierigkeiten, aber wir haben ein funktionierendes Volk. Das ist der größte Erfolg von Israel, Nummer 1. Nummer 2. Israel gegenüber die anderen Juden. Und es ist sehr leicht, wenn man lebt in einem Staat, wo nur 1% oder 2% Juden ist. Es ist viel schwerer und interessanter, wenn es 80% sind. Man kann sich vorstellen. Und unter den Juden gab es eigentlich eine Konkurrenz. Und die Frage war, wo ist der Schwerpunkt vom jüdischen Leben? Also vor dem Holocaust war das ganz klar, in Europa. Nach dem Holocaust war eine große Frage, wo die große Mehrheit der Juden sicher waren, dass der Schwerpunkt ist in Amerika. Und ein paar verrückte Zionisten haben gesagt, endlich wird es in Israel sein. Weil auch Amerika ein Exil ist und die Juden können nur zu Hause und nicht im Exil produktiv sein als Juden. Ja, man kann als Deutscher, als Amerikaner, als weiß ich was, produktiv sein in der ganzen Welt. Aber als Juden, als ein jüdischer Kollektiv. Und die Frage war erst einmal demografisch. Der Staat hat angefangen mit 650.000 Menschen und sogar mit allen großen Einwanderungen nach Israel, wieder vor 40 Jahren, waren in Amerika zweimal so viele Juden als in Israel. Heute gibt es in Israel 1 Million mehr Juden als in Amerika. Und das hat sich dramatisch geändert und wird sich jetzt noch viel dramatischer ändern, weil in Amerika eine sehr, sehr hohe Ebene von Mischehen ist. Also wieder für den Juden, den Individuum in Amerika, er will jemand heiraten, soll er heiraten, was es ihm passt. Aber wenn man sich fragt, wo werden wir noch jüdische Familien haben, muss man verstehen, in ein paar Teile von Amerika gibt es 60, 70, 80% Mischehen und es gibt nur einen Platz in der westlichen Welt, wo säkulare, hochgebildete und Frauen, die in einer guten wirtschaftlichen Lage sind, mehr wie 3 Kinder haben. Es gibt nur einen Platz der Welt, wo das ist. Israel hat mehr wie 2-fach die Zahl der Kinder wie in Europa. Und das ist auch ohne den Ultraorthodoxen wieder. Die Ultraorthodoxen sind nicht ein produktiver Teil von der israelischen Gesellschaft. Dort gibt es viele Kinder, aber diese Kinder werden primitiv erzogen. Diese Kinder sind ganz verschieden von der israelischen Gesellschaft. Wenn wir nur den produktiven Teil von Israel nehmen, wir haben dort mehr wie 3 Kinder per Familie. Und wieder in der ganzen Welt, im Moment, wo die Frau hochgebildet ist, säkular und es geht ihr gut wirtschaftlich, wird sie 1 oder 2 Kinder haben und in Israel 3. Also ändert sich erst einmal die Demografie. Wenn wir jetzt nichts tun, nur das weiter tun, was natürlich ist, werden wir die sehr große Mehrheit sein vom jüdischen Volk. Wir sind schon heute, ich glaube, die Mehrheit. Die Frage ist, wie zahlt man, wer ist Jude in Amerika? Ich glaube, wir sind schon heute die Mehrheit, aber wenn nicht heute, in 5 Jahren, in 6 Jahren. Und das kommt automatisch. Hier muss man nichts Besonderes erreichen. Das kommt automatisch dadurch, dass in Israel keine Mischehen gibt und so viel, und sehr viele Kinder. Und es hat sich auch etwas geändert, weil die Amerikaner versucht haben, die Juden in Amerika, und ich kann das gut verstehen, zu sagen, vielleicht soll Israel so bleiben, wie es war in den 50er Jahren. Arm, schnorrt von amerikanischen Juden, kann ohne diese Schnorrerei nicht weitermachen in Israel. So war es in den 50er Jahren. Und das ist dieser reiche Onkel in Amerika und er wird uns unterstützen. Heute brauchen wir die Unterstützung schon nicht mehr. Nicht nur ökonomisch brauchen wir sie nicht, weil Israel wirtschaftlich ist sehr stark, sondern auch der enorme Erfolg von Israel. Israel war in den 50er, 60er, sogar 70er Jahren eine dritte Welt, ein Teil der dritten Welt. Heute ist Israel vielleicht das größte Erfolg, wenn man sich fragt, wer hat sich angepasst an den 21. Jahrhundert. Das sind die Israelis noch besser wie die Amerikaner, wenn man ganz Amerika nimmt. Israel ist heute eine Großmacht, wissenschaftlich, technologisch, auf Cyber, das erkennt heute die ganze Welt. Ich war vor kurzem in Indien und saß neben Modi, der Regierungschef, und Netanyahu. wie man dort den Netanjahu sieht, nicht weil das die Person Netanjahu ist, sondern weil Israel diesen Ruf hat in der ganzen Welt. Man weiß heute in Asien, überall, wenn man erfolgreich sein will, muss man von Israel lernen, wie erfolgreich zu werden. Und wenn man das tut und wenn man so Israel sieht, heute, wenn Israel auch boykottiert wird und ständig im Krieg ist und so weiter, kann man sich vorstellen, wie hoch dieser Erfolg ist, wie stark er ist. Also gegenüber Amerika ist Israel heute, gegenüber die amerikanischen Juden, ist Israel heute stark, sehr geschätzt in der Welt. Es hilft, wenn die amerikanischen Juden auf unserer Seite sind, aber es ist nicht lebenswichtig. Die Position von Israel in Amerika hat nicht hauptsächlich zu tun mit den Juden. Die Juden sind sehr gute Verkäufer von einem wunderbaren Projekt, von einem wunderbaren von einer wunderbaren Realität. Man konnte Israel verkaufen ein oder zweimal in Amerika, wenn es nicht ein sehr guter Produkt wäre. Aber wenn es schon mehr wie 70 Jahre sehr gut geht, ist es nicht, weil die Verkäufer sehr gut sind, sondern weil das Produkt besonders gut ist. Und wir haben heute vis-à-vis die Juden in Amerika eine Position, die für Paar in Amerika schwierig ist. Wir sind der Zentrum vom jüdischen Volk, wir sind der Schwerpunkt vom jüdischen Volk, auch kulturell, auch wissenschaftlich, auch wenn es die Zahlen betrifft. Das ist alles etwas, das die Juden in Amerika heute verstehen müssen. Und das ist ein sehr wichtiger Erfolg von Israel, weil was besonders ist in Israel, ist, dass die Juden die Verantwortung haben über alle Aspekte vom Leben. Wir sind nicht nur die Poeten und die Akademiker, wir sind und die Dichter, wir sind auch die Soldaten, wir sind auch die Polizisten. Das heißt, wir haben die Verantwortung über den jüdischen Kollektiv. Und dann gibt es Juden in Amerika, die sehr tätig sind und sehr produktiv sind, aber nicht als ein jüdischer Kollektiv. Das ist der zweite Erfolg. Ich möchte jetzt zum dritten gehen, aber hier gibt es einen Unterschied zwischen den ersten zwei und den dritten. Die ersten zwei haben wir schon erreicht. Und ich sehe nicht, wie sich das ändern kann. Den dritten haben wir erreicht, aber jeden Tag müssen wir dafür wieder kämpfen, damit es auch morgen funktioniert, nicht nur heute. Und ich will erklären, worüber ich hier spreche. Israel ist der einzige Staat in der ganzen Geschichte, wo eine offene Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft im Krieg ist, 140 Jahre. Also wir kennen in der Welt Stämme, die ständig im Krieg sind, aber sie haben nicht die Schwierigkeit von einer offenen Gesellschaft, die das zu ihren Menschen müssen erklären und müssen Menschen überzeugen, mitzumachen, ja, wenn man einen Krieg hat für Generationen. Also Stämme, solche gibt es in der Welt, aber wenn wir über offene demokratische Gesellschaften sprechen, da hat man einen Krieg ein Jahr, 5 Jahre, 12 Jahre, aber niemand hat noch das Erfahrnis, wie man im Krieg lebt. 140 Jahre, wenn man weiß, mein Großvater musste kämpfen und mein Vater hat gekämpft und ich kämpfe heute und so wird es sein mit meinen Kindern und so wird es sein mit meinen Enkelkindern. Das gibt es einen Platz der Welt, wo das passiert. Und das ist etwas, das leider die Realität von Israel ist. Ich werde das in ein paar Minuten versuchen auch zu erklären, warum das so ist. Aber die Frage ist, wenn es so ist, wenn kein anderer Weg existiert, wie kann man gleichzeitig auch weiter offen und demokratisch und pluralistisch sein und auch tapfer genug sein, um diesen Krieg immer wieder zu siegen, weil es kommt immer wieder ein Krieg und man kann sich nicht leisten, sogar einmal den Krieg verlieren. Wie kombiniert man das beide? Das ist vielleicht die größte Herausforderung von Israel und wir können von niemand lernen, weil niemand hat das ehemal in der Geschichte erreicht, das beide zusammen zu haben gleichzeitig. Vielleicht werde ich einen Namen dafür finden. Wenn man außerhalb gegenüber die Feinde Sparta ist, muss man aber innerhalb gegenüber die eigene Bevölkerung, muss man Athen werden. Man kann nicht sein Sparta auch außerhalb, auch innerhalb. Das geht einfach nicht. Und die Frage ist, wie kombiniert man das? Und das können wir von niemandem lernen, weil niemand hat das bis jetzt erreicht. Wie kann man gegen die Araber, die Radikalen sind und die gegen Israel kämpfen, nicht alle Araber kämpfen gegen Israel, aber die radikalen Araber, die gegen Israel kämpfen, wie kann man gegenüber diese Araber sehr tapfer sein und sehr hart sein, so dass wir die Abschreckung erreichen, die den Krieg vermeiden. Man kann im Nahen Osten einen Krieg vermeiden, nur mit Abschreckung, mit nichts anderes, nur mit Abschreckung. Und man muss dafür sehr tapfer sein. Aber wenn man nicht weich ist innerhalb, wozu kämpft man überhaupt? Wer will so aussehen wie eine Gesellschaft, die auch außerhalb und auch innerhalb Sparta ist? Und wir wissen, wie es aussieht, weil das ist genau, was wir in der arabischen Welt haben. Dort gibt es vielleicht Tapferkeit außerhalb, aber innerhalb gibt es Diktaturen und es gibt keinen Pluralismus. Und es gibt keine Menschenrechte. Und wer will überhaupt so einen Staat haben? Wer will für so einen Staat überhaupt kämpfen? Und dann sehen wir aus, und ich bin sicher, jetzt werde ich die Sympathie verlieren von vielen hier in dem Publikum, dafür bin ich eigentlich heute gekommen. Wenn ich mir ansehe Europa ist wunderbar Athen innerhalb, und wir haben noch viel von Europa zu lernen, aber Europa ist auch Athen außerhalb. Und niemand nimmt Europa sehr ernst. Weil wenn man sich selbst nicht verteidigen kann, wenn man sich eigentlich sagt, wenn es eine Schwierigkeit gibt, wird Amerika kommen und für uns kämpfen, dann hat man eine Position der Welt, die nicht entspricht den enormen Erfolgen von Europa. Und Israel kann sich nicht leisten, so zu sein wie die Araber, weil sonst soll es überhaupt kein jüdischer Staat geben. Wenn der jüdische Staat so aussieht wie Libyen, will ich das überhaupt nicht haben. Und andererseits, wir wollen auch nicht so wie Europa sein, weil dann werden wir nicht existieren. Die Frage ist, ob wir dann wollen existieren oder nicht, wird sich schon nicht mehr stellen, weil die Araber werden uns umbringen. Das wird ganz einfach sein. Wenn wir nett sind und wenn wir, das funktioniert im Nahen Osten nicht. Und hier möchte ich wieder etwas sagen, das sehr schwierig ist für Europäer zu verstehen. Im Nahen Osten, wenn wir uns die Araber ansehen, und ich spreche jetzt über alle arabischen Staaten, vielleicht mit einer kleinen Ausnahme, die eines Tages vielleicht halb funktionieren wird in Tunesien, in der arabischen Welt. Nicht nur gibt es keinen Pluralismus auf der kollektiven Ebene, es gibt auch keine Demokratie und es gibt auch keine Hoffnung. Und hier ist etwas sehr Interessantes, das hat sich in den letzten 10 Jahren geändert. Araber wissen heute, der Hauptstrom von der arabischen Welt weiß heute, dass die Araber in der nahen Zukunft, wenn dort nicht eine kulturelle Revolution kommt, haben die Araber keine Hoffnung in der nahen Zukunft. Und wenn Millionen versuchen, von der arabischen Welt rauszukommen und nach Europa zu kommen und irgendwo in der Welt einen Platz zu finden, sie wissen, ihre Kinder in der arabischen Welt haben keine Hoffnung. Weil die Araber in den arabischen Staaten haben in den letzten 100 Jahren praktisch gar nichts getan, um ihre eigenen Gesellschaften zu bauen. Jetzt, hier ist der interessante Paradox. Ich kenne persönlich hunderte Araber, ich treffe sie jedes Jahr, das letzte Mal war vor 2,5 Wochen hier in Europa. Ich kenne Araber, die sehr beeindruckend sind, die große Hoffnung haben, die das Richtige tun, die die Werte haben, die die arabische Welt ganz ändern können, positiv. Und wenn ich Hunderte kenne, vielleicht Tausende schon, ich bin sicher, in der arabischen Welt gibt es Millionen, die so sind. Das Problem ist, dass ihr Einfluss über ihre eigene Gesellschaft ist praktisch null. Wenn ich mit denen hier spreche in Europa oder wenn in der arabischen Welt ich mit denen spreche und wir haben sehr ähnliche Werte und wir wollen was sehr Ähnliches und sie wissen genau, was man tun soll in der arabischen Welt. Und dann am Ende vom Gespräch, wenn ich ein bisschen optimistisch bin, da sagen sie mir, hör mal zu, alles das ist wunderbar, aber du musst eines verstehen. Wir sind in der arabischen Welt nicht marginal. Menschen wie ich, wir sind in der arabischen Welt nicht marginal. Wir sind total unbedeutend. Wir haben keinen Einfluss über unsere eigene Gesellschaft. Kann sich das eines Tages ändern? Natürlich. Schauen wir, wir haben in der Türkei gehabt 2 Revolutionen, 2 kulturelle Revolutionen in einem Jahrhundert. Ja, wir hatten das mit Atatürk vor 100 Jahren ungefähr. Wir hatten das später mit Erdogan. Einer war sehr positiv, der andere ist extrem negativ. Aber Kulturen, politische Kulturen können sich ändern. Wenn man Araber aus der arabischen Welt nimmt und man gibt sie in Europa, in Amerika, da werden sie genauso erreichen oder nicht erreichen wie jeder andere. Das ist überhaupt nicht das Problem vom Individuum, das ist das Problem vom Kollektiv. Und diese Araber, die die besten Absichten haben, haben versucht vor 10 Jahren, was wir genannt haben, den arabischen Frühling. Und leider ist das ein Misserfolg, genau so wie ich das erwartet habe. Ich möchte vielleicht etwas erzählen, das habe ich nicht mit Freude gesagt. Ich habe getroffen die Führer von den Tahrir Square in Ägypten in 2012. Und ich habe denen gesagt, ihr seid das Beste, das für Ägypten überhaupt passieren kann. Wunderbar, ich liebe euch. Und eure Chancen sind null. Null. Und sie haben sich sehr geärgert, sehr geärgert. Ich habe gesagt, ihr könnt bringen 200.000 Menschen in ganz Ägypten und das ist wunderbar und das wärmt mein Herz. Aber 90 Millionen, heute schon 100 Millionen, ja, 100 Millionen, 90 Millionen Ägypter warten auf was Sheikh Qardawi sagt. Und Ägypten leider, nicht nur, ich sage das nicht nur menschlich, sondern auch als ein Israeli, leider sehe ich keine Hoffnung für Ägypten. Das ist sehr wichtig für den Nahen Osten, das ist sehr wichtig für die Menschheit, das ist sehr, sehr wichtig für Israel. Ägypten ist der Anker von Stabilität im Nahen Osten. Leider, ich sehe nicht eine Hoffnung. Ägypten ist zu groß, damit man sie von außerhalb helfen kann. Und innerhalb kommt diese Revolution nicht in der nächsten Generation. Das kann man schon heute sehen, leider. Ich werde mich sehr, sehr freuen, wenn das nicht richtig wäre, aber das ist leider richtig. Und mit diesem Misserfolg kommt auch eine sehr, sehr hohe Ebene von Gewalttätigkeit. Der Nahen Osten ist sehr, sehr, sehr gewalttätig. Wir haben uns schockiert wegen, was IS getan hat, oder wie nennt sich das, ISIS, ich weiß nicht, wie man das hier in Deutschland nennt. Sie haben eigentlich nur ein Theater gemacht, was, über was sowieso in der arabischen Welt passiert. Ja, da ist es ein bisschen weniger theatralisch, aber dasselbe passiert in der arabischen Welt. Und das tun Araber untereinander. Das hat mit Israel nichts zu tun, das hat mit Amerika nichts zu tun. Alle Ausreden, ja, sind jemand gekommen von Mars oder Venus und sie sind verantwortlich und wir natürlich nicht. Das ist heute die arabische politische Kultur. Das ist gewalttätig auf einer Ebene, die man sich nicht vorstellen kann, sogar wenn man sie jeden Tag in Syrien sieht. Und in Irak, und in Jemen, und in Libyen, und in Algerien, und in Libanon, wo man nur sieht in der arabischen Welt. Von Zeit zu Zeit gibt es eine Stabilität, die aussieht wie Stabilität. Das ist nur ein Prälud für einen anderen Bürgerkrieg in anderen Teilen der arabischen Welt. Aber so sieht die arabische Welt an. Und dann Israel, die lebt in der Mitte von dieser arabischen Welt, hoffen Israelis auf Frieden, was nur zeigt, dass sie einen wunderbaren Humor haben. Ja? Die Araber werden die Israelis viel besser behandeln als ihre eigenen Brüder, weil jemand hat unterzeichnet irgendeinen Kontrakt, der es so sagt. Was man hier in Europa nennt Frieden im Nahen Osten, diese Fantasie, ich bin nicht gegen Märchen. Ich will auch reiten in den Sonnenuntergang und für ewig glücklich leben. Ich will auch, so wie man in den Märchen sagt, dann haben sie geheiratet und haben ewig glücklich gelebt. Das hat ein Junggeselle geschrieben. Aber das ist ein schönes Märchen. Ich bin dafür. Ich glaube, es ist eine gute Idee. Wunderbare Idee. Aber wenn man sich die Welt wirklich anschaut mit offenen Augen und wenn man sich nicht selbst betrügt, Frieden im Nahen Osten war nicht möglich, ist nicht möglich und ist in der nahen Zukunft nicht möglich. Was in 200 Jahren passieren wird, das können wir schon nicht mehr fragen, weil Shimon Peres wird das nicht beantworten. Er wusste immer, was in 200 Jahren passiert, hat nie versteht, was heute passiert und wir brauchen wieder jemanden, der uns irgendein Märchen dort erzählt. Jetzt, damit man mich hier nicht missversteht. Soll man ein Abkommen mit arabischen Staaten erreichen? Ja. Soll man große Konzessionen dafür machen? Ja. Lohnt sich das? Ja. Funktioniert das? Ja. Wir haben mit Ägypten ein wunderbares Abkommen. Und wir haben schon mehr als 40 Jahre mit Ägypten nicht gekämpft und das ist enorm wichtig. Die israelische Gesellschaft ist heute erfolgreich, zum großen Teil, weil wir nicht jede paar Jahre mit Ägypten einen großen Krieg haben. Haben wir wunderbare Verhältnisse mit Jordanien? Ja. Ist es wichtig? Ja. Wer wird sicher machen, dass Terroristen von Jordanien nach Israel nicht kommen? Die jordanische Armee, nicht die israelische Armee. Die Jordanier sind so gut, wir können uns auf die Jordanier verlassen. Die sind wunderbar. Das Problem ist, dass wenn die Führer, die mit Israel einen Frieden schließen wollen, ihren eigenen Volk erklären müssen, warum sie mit Israel einen Frieden schließen, da gibt es nur eine gute Ausrede für denen, warum machen sie keinen Krieg? Weil Israel viel stärker ist und Israel ist auch bereit, sehr stark zu reagieren. Das heißt, wenn es heute keinen Krieg gibt, dann ist es nur Abschreckung. Nicht 99%, 100% Abschreckung, dann kann man auch nett sein. Dann kann man auch den Nachbar helfen. Und man soll. Und wir helfen den Jordanier und wir helfen den Ägypter. Und ich glaube, das ist eine gute Idee und man muss denen mehr helfen. Ich bin dafür. Aber alles hängt ab von Abschreckung. Das ist die Realität. Alles andere ist Fußnoten. Ja? Das ist das Wichtigste. Und in dieser Umgebung muss man immer bereit sein, dass auch wenn man mit einem Frieden macht, kommt der andere und macht Krieg. Und wenn man den anderen, der Krieg macht oder Terrorismus macht oder was er nur macht, wenn es nicht klar ist allen, dass er sich das nicht leisten kann, weil wir sind bereit, nicht nur stark zu sein, sondern auch das zu tun, was die Europäer uns sagen, nicht nett ist. Ja? Wenn die Araber eine Hoffnung hätten, dass wenn die Europäer sagen, dass wir sollen das nicht tun, da werden wir das nicht tun, hätten wir Krieg vielfachig. Da muss man hier diese Balance, worüber ich früher gesprochen habe, die Balance von Tapferkeit außerhalb und einen sehr weichen Zutritt innerhalb. Diese Kombination muss man weiterhalten und jeden Tag muss man es von neu erfinden, weil jeden Tag versuchen die Radikalen uns zu untergraben, so dass das beide nicht zusammen möglich ist. Dass wir unsere Werte verlieren oder unsere Existenz verlieren. Ja? Und wenn man eine von den beiden, entweder die Werte oder die Existenz verliert, dann ist man verloren, auch wenn man die Werte verliert. Und ich glaube, dass wir das bis jetzt erreicht haben, ist ein großer Erfolg, aber dass wir auch das weiter treiben können, ist eine sehr große Herausforderung. Bis jetzt habe ich den großen Erfolg von Israel auf drei Ebenen. Es gibt andere, wirtschaftliche, wissenschaftliche, technologische, aber die sind meiner Meinung nach die drei wichtigsten Elemente vom israelischen Erfolg. Ich möchte jetzt über die Schwierigkeiten sprechen. Und hauptsächlich, und hier gibt es einen sehr interessanten Paradox, die Schwäche von der arabischen Welt ist für Israel ein sehr großes Problem. Jetzt, wenn wir nur existiert hätten und es gibt nur Israelis und Araber, wäre das sehr nett. Unsere Feinde oder unsere potenzielle Feinde sind schwach, wunderbar. Aber es gibt noch ein Element und das ist Iran. Und Iran ist nicht schwach. Dort gibt es eine Kombination von einer Führung, die barbarisch ist, aber eine Gesellschaft, die sehr beeindruckend ist. Stark, beeindruckend, pluralistisch sogar unter den Mullahs. Und ich habe die große Ehre und Schätzen zu den Iranern. Leider, im Moment sind sie unsere Feinde. Und im Moment, die Iraner schauen sich um im Nahen Osten, sehen die Schwäche von den Arabern und sagen sich, wir können sehr leicht den Nahen Osten hegemonisieren. Wir können das. Die Araber sind so schwach, sie können gegen uns überhaupt nicht stehen. Und die Iraner sind auch ideologisch und auch praktisch fähig, das zu tun. Es gibt nur eines, das es verderben kann: Israel. Also Israel ist der Feind von Iran, nicht nur ideologisch, weil diese Barbaren sagen, dass die Juden überhaupt nicht existieren sollen, sondern auch strategisch. Und was die Iraner heute versuchen, gegen Israel zu tun, ist ringsherum Israel, sehr nah zu Israel, Hunderttausend von Raketen haben, die schwer sind, die bis Tel Aviv oder jeden anderen Platz in Israel reichen können und die sehr präzise sind. Und wenn man davon hunderte, tausende Stücke hat, da kann die ganze Raketenverteidigung von Israel nicht vermeiden, dass in Tel Aviv Hunderte von diesen Raketen fallen werden, mit Hunderte oder Tausende von Opfern in Tel Aviv, ständig auf einer langen Zeit. Und das versucht Israel zu vermeiden. Und Israel ist heute im Krieg. Das ist ein Krieg auf einer niedrigen Ebene, 2-3 Mal die Woche, hauptsächlich mit der Luftwaffe, auch mit anderen Mitteln, in Syrien, in Irak. Und der Stand von Israel hat sich grundsätzlich geändert. Unsere Position war bis vor 3 Jahren nur kein Krieg. Jeder Krieg ist nicht gut für Israel. Also wenn wir etwas tun werden, das ein Krieg provozieren kann, besser es nicht zu tun, auch wenn es seinen Vorteil hat. Jetzt muss Israel eine ganz andere Einstellung hier nehmen und zu sagen, wir werden das vermeiden, was die Iraner versuchen zu tun, und wenn es zum Krieg führt, besser Krieg heute als in 5 Jahren. Heute können wir mit so einem Krieg leben, in 5 Jahren vielleicht nicht. Und ich glaube, das Beste hier in Europa ist zu sagen, wenn so eine Einstellung die Engländer und die Franzosen genommen hätten 1934, 1935, da hätten wir den Zweiten Weltkrieg vermeidet. Weil damals konnte man Hitler noch vernichten mit einer relativen beschränkten Krieg. Und manchmal das Beste, um einen Krieg zu vermeiden, ist, einen Krieg zu führen. Ich weiß, das ist für Europäer sehr, sehr schwer zu verstehen, zu verdauen. Aber das ist etwas, das man verstehen muss. Für Israel, wenn wir die Iraner das tun lassen, was sie jetzt tun, werden wir in 5 Jahren in einer Lage sein, wo man Tel Aviv zerstören kann. Nicht total, aber auf genug von einer Ebene, dass das israelische internationale Erfolg gebrochen wird für eine lange Zeit. Vielleicht nicht die Existenz von Israel, aber, und man muss auch verstehen, dass wenn die Iraner die Kernwaffen wollen, ist es nicht, um das auf Israel zu schmeißen. Das ist eine sehr primitivische Einstellung, wenn man über Kernwaffen spricht. Sie wollen das, damit sie immun sind, damit man denen gar nichts tun kann, damit die Israelis sagen, nur wir werden die Iraner lassen, den Nahen Osten zu hegemonisieren, weil sonst haben wir Angst, dass die Iraner werden die Kernwaffe benutzen. Das wird auch nicht so sein, wenn die Iraner eine Kernwaffe haben, aber das bilden sich die Iraner an, und sie bilden sich an, dass die Europäer dann auf Israel sehr stark lehnen werden und so weiter, weil die Europäer werden Israel sagen, tut das nicht, wir werden es sowieso tun. Aber das ist, so muss man verstehen, was heute die große Herausforderung von Israel ist. Es gibt Iran, alles andere ist viel weniger wichtig. Wir haben jetzt in Gaza, die Barbaren versuchen, das Leben in Israel zu verderben, und normalerweise hätten wir zurückgeschlagen. Im Moment haben wir die Priorität, die sagt, vielleicht ist es nötig in ein paar Monaten, aber solange wir das verschieben können, desto länger, desto besser, weil im Moment haben wir etwas 100-mal so wichtig. Das ist praktisch unwichtig von der israelischen Seite gesehen. Es gibt eine viel, viel größere Herausforderung. Und die Frage, was zwischen Israel und Iran passiert, ist das Maßgebende, und alles andere ist eine Footnote. Es ist wirklich nicht wichtig. Ich will über die zweite und letzte Frage sprechen. Das Problem, ein großes Problem, das Israel hat. Vielleicht nicht so schlimm wie andere Demokratien, aber trotzdem schlimm. Die israelische Politik funktioniert nicht gut. Also wir kennen das. Sie funktioniert auch nicht gut in Deutschland. Sie funktioniert auch nicht gut in Amerika, in England, in Italien, in Polen, in Ungarn, in Österreich, in Australien. Die Demokratien haben ein Problem. Ich glaube, die Demokratien werden einen Weg finden. Wir hatten schon schwerere Probleme und wir sind damit fertig geworden. Aber die Israelis können das weniger leisten wie die anderen. Und wir sind auch in einer viel besseren Lage. Weil auf einer Seite die israelische Politik ist sehr gespalten, auf der anderen Seite die israelische Gesellschaft ist in einem wunderbaren Platz, wo wir eine winzige Linke haben, eine ein bisschen größere, zu groß für mich, rechtes Radikalismus und tief rechts haben. Und die große Mehrheit der Israelis, mehr wie zwei Drittel von den Israelis, sind in der Mitte vom politischen Spektrum. Das ist enorm wichtig. Das sagt auch, dass sogar eine Regierung, die von rechts ist oder von links ist, kann Israel nicht rechts nehmen und kann nicht links nehmen, weil sonst werden sie nicht die Stimmen kriegen in den Wahlen. Und das wissen die Politiker sehr gut. In Israel ist man eigentlich, man spricht so, die Journalisten oder viele Journalisten sprechen, als ob Israel in der rechten Richtung gegangen ist. Israel ist zum Zentrum gegangen. Wir hatten jetzt drei Wahlkämpfe. In diesen Wahlkämpfen hat man nicht eine Frage von Substanz diskutiert. Das war nur, wer ist mehr ekelhaft, wer ist ein größter Idiot, wem können wir weniger leiden. Und es gibt genug Israelis, die ich nicht leiden kann, sodass das kann man das ganze Bild so sehen. Aber das Interessante und das Wichtige, es gibt keine wirkliche Diskussion in Israel. Es gibt ein großes Einverständnis über Iran, über Palästinenser, über die Wirtschaft, über die Gesellschaft. Jeder will, dass der Schwerpunkt ein bisschen mehr hier oder dort ist, aber das sind Kleinigkeiten. So dass wir das machen können, wenn wir das wollen. Und wir müssen nur versuchen, unsere Politiker zu zwingen, so zu sein, wie die israelische Gesellschaft es braucht. Weil es gibt schon heute in Israel praktisch nicht rechts und links, wenn man über den Hauptstrom von der Gesellschaft spricht. Es gibt die Radikalen auf beiden Seiten, aber die große Mehrheit ist in der Mitte. Die Frage ist, wie übersetzt man das zur Politik? Und ich möchte jetzt am Ende von meinem Vortrag einen Witz erzählen, aber erst einmal, es ist kein besonders guter Witz. Und zweitens, ich habe ihm schon so viel erzählt, so viel Mal erzählt, dass es mir schon langweilig ist. Aber ich weiß, dass den Vortrag wird man vergessen und den Witz hoffentlich nicht. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, diesen Vortrag zu Ende zu bringen. Die Geschichte ist über den lieben Gott und eines Tages versteht er, dass die Menschheit ihm zu mies ist, hat schon keine Geduld für alle und er will eine Sintflut bringen. Aber diesmal, so wie es sich gehört, comme il faut. Also nicht Noach und nicht irgendetwas, sondern das Ganze geht kaputt. Und dann ruft er zu sich die Repräsentanten von den drei Religionen, monotheistische Religionen und sagt ihnen, hört mal zu, geht zu euer Volk und sagt ihnen, in zwei Wochen ist alles vorbei. Kommt der Christ zu seiner Gesellschaft und sagt, hört mal zu, wir haben gesündigt, wir müssen jetzt beten und das Gute tun, zwei Wochen, vielleicht hilft das uns und vielleicht kommen wir durch. Kommt der Muslim und sagt, wir waren perfekt, jetzt werden wir noch zwei Wochen perfekt und alles wird in Ordnung sein. Und dann kommt der Jude und sagt, hört mal zu, wir haben jetzt zwei Wochen, um zu lernen, wie zu leben unter Wasser. Und ich glaube, das ist Israel.